reiste nach Kansa einsam in einen dunklen Raum. Die Gedanken im Kopfe wäre aufgewacht durch einen Traum. An was ich denk, ist an Deutschland. Ich denk so oft daran. Und was ich träum, ist von Deutschland. Ich träum so oft davon. Ich sah in meinem Traume unser Volk in Knechtschaft stehen, verirrt im ewigen Raume, den Zeitgeist mit sich drehen. An was ich denke, ist an Deutschland, ich denk so oft daran. Von was ich träum, ist von Deutschland, ich träum so oft davon. Die Kriegsverbrechen, die am deutschen Volk verübt. Davon darf kein Deutscher sprechen, weil der Sieger uns belügt. An was ich denke, ist an Deutschland. Ich denk so oft daran. Von was ich träum, ist von Deutschland. Ich träum so oft davon. Musste er leiden. An was ich denk, ist an Deutschland. Ich denk so oft daran. Von was ich träum, ist von Deutschland. Ich träum so oft davon. Und dann sah ich noch und noch Bomber fliegen über Dresden. Menschenmassen im Kellerloch. Deutsche Opfer, die Verwesten. An was ich denk, ist an Deutschland. Ich denk so oft daran. Von was ich träum, ist von Deutschland. Ich träum so oft davon. Und ist es auf Vergangenheit den Toten die Ehre gebührt. Deutsche Hesse ist an der Zeit, dass den Mördern der Galgen geschnürt.